Egal ob Heidepark oder Weihnachtsmarkt, ich mache Weiber klar, merkst du, ist kein Spaß. Heute läuft es gut, morgen holpert und stolpert, doch ich gebe Vollgas, Boss auf dem Bolzplatz. Unsere S-Volk war's, Felgen, Babers, bin Fame, jetzt ihr Haters wie Riders und Lakers. Ich lege Beute flach, ich trinke Kräuterschnaps, ich mach die Beute zapp und gebe für heute Nacht. Merkst du, in Endstufe, Hausparty, Schreck, Digga, kaum bin ich drin und schon laufen sie weg. Pausenlos, fresh, Baby, extravagant, komm, wir fetzen ein Blunt und haben Sex am Strand. Maxwell ist krank, keine Bude, doch Hotel. Ein Jugendlicher hält auf der Suche nach sich selbst. Huren so'n Welt, doch ich tu, was mir gefällt. Puffer Bad, wir sind straight, ihr seid fake. Hat die Maxwell? Schmeiß die Hände in die Luft, seid ihr mit uns? Eine Runde um den Block mit dem Pitbull. Sex auf dem Mischpult, das wird sehr teuer. Wir brauchen mehr Feuer. Zwei Schüsse in die Luft, seid ihr mit uns? Eine Runde um den Block mit dem Pitbull. Sex auf dem Mischpult, und das wird sehr teuer. Wir brauchen mehr Feuer, viel mehr Feuer. Schwarzer 7er, Gaso ist wieder da. Bombay Saphir, los, mach mir Shivas klar. Blue Cheese, Bubblegum, Haze, alles lieferbar. Treffpunkt, Shisha Bar, rede nicht von Tijara. Was für Visa Card, ich bezahl lieber Bar. Deep Cover, wir stehen auf Schnee, so wie Skifahrer. Guck mal, der Dealer, da brandneue Sneaker Bar. Top Scout, Liebhaber, zehnfacher Stiefvater. So krasser Mikasa, scheiß auf dein Mietvertrag. Ich gehör dieser Stadt, Millantor, Riesenrand. Mieser Tag, Krisenstab, 187 Bruderschaft. Jägermeister, Hustensaft. Überdosis, gute Nacht. Auch wenn's keine Zukunft hat, hab ich mich zugehakt. Heute noch ein cooler Tag, morgen Untersuchungshaft. Zug verpasst, den gedreht, mein Team will Geld verdienen. Rein in den Laden, Maske auf Halloween. Schmeiß die Hände in die Luft, seid ihr mit uns? Eine Runde um den Block mit dem Pitbull. Sex auf dem Mischpult, das wird sehr teuer. Wir brauchen mehr Feuer. Zwei Schüsse in die Luft, seid ihr mit uns? Eine Runde um den Block mit dem Pitbull. Sex auf dem Mischpult, und das wird sehr teuer. Wir brauchen mehr Feuer, viel mehr Feuer. Zu sexy, alle Frauen schmelzen dahin. Cabriolet so schnell wie der Wind. Digga, wenn schon dann richtig, Felgen sind wichtig. Mist 30, du Arschloch, selber fick dich. Große MC-Legende aus Hamburg-West von der 187. Du kennst ihn aus dem Netz. Ich bin unten mit der Straße, sie schenkt mir Respekt. Eine ganze Karriere beende ich mit einem Track. Digga, Texte am Laufband, Text an der Hauswand. Immer noch auf freiem Fuß, Action im Ausland. Das ist mein Traum, Mann, ich wollte es so haben. Mit dem Kopf durch die Wand, ich bin stolz auf die Namen. Bruder, alles was ich brauche ist Geld, um zu danken. Fame für die Schlampen und ein Zelt voller Pflanzen. Was für Rücksicht, was ist das denn? Wir machen Feuer, bis das Dach brennt. Schmeiß die Hände in die Luft, seid ihr mit uns? Eine Runde um den Block mit dem Pitbull. Sex auf dem Mischpult, das wird sehr teuer. Wir brauchen mehr Feuer. Zwei Schüsse in die Luft, seid ihr mit uns? Eine Runde um den Block mit dem Pitbull. Sex auf dem Mischpult, und das wird sehr teuer. Wir brauchen mehr Feuer, viel mehr Feuer. Jam Beats, hier 187 Straßenbande 2014. Jesus, wir sind high, wir sind hungrig. Maxwell, Baby, Baby, seid ihr mit uns? Schmeiß die Hände in die Luft, seid ihr mit uns? Eine Runde um den Block mit dem Pitbull. Sex auf dem Mischpult, das wird sehr teuer. Wir brauchen mehr Feuer. Zwei Schüsse in die Luft, seid ihr mit uns?